بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setzen wir nun بإذن الله تعالى die Unterricht fort. Und zwar kommen wir auf Seite 153 im Aqidah-Buch. Viertens, wie man an die Bücher zu glauben hat. Das heißt, wir sind bei der dritten Säule, und zwar dem Glaube an die Bücher. Und wir wollen nun sehen, welche Aspekte dieser Glaube an die Bücher beinhaltet. Das heißt, wann ist man ein Gläubiger, und zwar indem man auch an die Bücher glaubt. Denn gläubig zu sein, kann ja jeder behaupten. Aber es muss richtig geglaubt werden und deswegen müssen wir diese Punkte kennen. Der Verfasser Hafizahullah sagt, der Glaube an die Bücher umfasst mehrere Aspekte, auf die die Texte hinweisen und dass die Überzeugung diesbezüglich für die Verwirklichung des Glaubens an die Bücher notwendig ist. Diese Aspekte sind erstens der feste Glaube daran, dass alle Bücher Offenbarungen Allahs sind. Und dass es sich um die Worte Allahs und keine anderen handelt und dass Allah wahrhaftig durch die Bücher spricht, wie er will und auf welcher Art er, preis sei ihm, will. Der Erhabene sagt in Surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal-injil. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Er, preis sei ihm, teilt uns mit, dass er die Bücher, Tora, Evangelium und Koran von sich herabsandte. Das weist darauf hin, dass er derjenige ist, der sie gesprochen hat und sie von ihm und keinem anderen stammen. Die Verse, die darauf hinweisen, sind zahlreich. Also der erste Punkt ist eben zu glauben, dass diese Bücher von Allah sind, subhanahu wa ta'ala, und dass man natürlich insbesondere daran glaubt, dass der Koran die Worte Allahs sind und dass Allah subhanahu wa ta'ala eben diese Eigenschaft besitzt, dass er spricht, subhanahu wa ta'ala. Der zweite Punkt ist der Glaube daran, dass alle Bücher dazu aufrufen, einzig Allah zu dienen, und dass sie das Gute, Rechtleitung, Licht und Erleuchtung brachten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt, und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allahs, sondern seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet. Der dritte Punkt ist der Glaube daran, dass die Bücher Allahs einander bestätigen und dass zwischen ihnen keine Unvereinbarkeit und kein Widerspruch bestehen. Der Erhabene sagte, Subhanahu wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war und als Wächter darüber. Und Allah sagte auch, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min al-Tawrah وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Und wir ließen auf ihren Spuren Jesus, den Sohn der Maria, folgen, das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und wir gaben ihm das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Der vierte Punkt lautet, der Glaube an jene seine Bücher, die Allah, der Erhabene und Mächtige, im Besonderen beim Namen nannte, und die feste Überzeugung hinsichtlich jener Bücher und der feste Glaube an das, was Allah und sein Gesandter darüber berichteten. Diese Bücher sind der Koran, die Tora, das Evangelium, die Psalmen und die Schriften Abrahams und Moses. Das heißt, wir müssen an die Bücher glauben, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte, und das sind eben Al-Quran und Al-Tawrah und Al-Injil und Al-Zabur, die Psalmen, und Suhuf Ibrahim und Suhuf Musa. Und das sind also die sechs Bücher, die offenbart wurden, also die uns jedenfalls genannt wurden. Und an diese glauben wir, und wir glauben, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala sind, aber wie noch kommen wird, sind wir natürlich auch der festen Überzeugung, dass nur noch der Koran authentisch ist und ungefälscht ist und alles andere nicht mehr authentisch vorhanden ist. Fünftens, die feste Überzeugung, dass alle Bücher und Schriften, die Allah seinen Gesandten offenbarte, durch den edlen Koran aufgehoben wurden. So sagt der Erhabene, Subhanahu tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner ist. Also al-Furqan, also al-Quran. So ist es nach der Offenbarung des Koran keinem Menschen, keinem Dschinn und keinem der Anhänger der zuvor offenbarten Bücher erlaubt, Allah in anderer Weise zu dienen als jener, die im Koran beschrieben wird. Der Prophet ﷺ sagte, bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammads ist, wäre Mose am Leben, so wäre ihm nichts anderes erlaubt, als mir zu folgen. Das heißt also, Musa ﷺ würde dem Propheten ﷺ auch folgen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Der Glaube an die Bücher besteht aus folgenden Aspekten. Erstens, der Glaube daran, dass sie von Allah sind. Zweitens, der Glaube an die genannten Bücher und an alle anderen im Allgemeinen, die uns nicht bekannt sind und die nicht genannt wurden. Drittens, dass wir also das glauben, was in diesen Büchern erwähnt wurde, dass wir die Aspekte, die erwähnt wurden, akzeptieren. Und wir werden natürlich sehen, unsere Haltung gegenüber den Aspekten, die in der Tora und im Evangelium erwähnt wurden. Aber auf jeden Fall, dass im Koran überliefert wurde, dass wir daran glauben, dass das richtig ist. Und viertens, die Umsetzung. Das sind also die vier Aspekte, die beim Glaube an die Bücher vorhanden sein müssen. Wenn jemand an einem Aspekt nicht glaubt, ist er nicht gläubig. Und das zeigt eben, dass der Glaube entweder alles oder nichts. Es geht nicht, dass wir an einen Teil glauben und an einen anderen Teil nicht glauben. Das heißt, wenn jemand sagt, ich glaube an den Koran, außer das, was im Grab passiert, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Ist er gläubig? Glaubt er an den Koran? Er glaubt nicht an den Koran. Oder wenn jemand sagt, ich glaube an den Koran, aber der ist nicht bindend für mich. Ja, das sind schöne Geschichten, die im Koran sind, die waren auch alle so wahr, da zweifle ich nicht daran, aber der ist nicht bindend und der ist überhaupt nicht geeignet für unsere Zeit als Lebensweise zu nehmen. Und der glaubt auch nicht an den Koran. Das heißt, nur wenn diese vier Aspekte vorhanden sind, der Glaube, dass es von Allah ist, der Glaube an die genannten Bücher, dass sie von Allah sind, allesamt die Bücher, die sechs Bücher eben und die anderen, die uns nicht bekannt sind. Und drittens, der Glaube an den Inhalt, also an jede einzelne Aussage im Koran. Und viertens, die Umsetzung dessen. Ja. Und natürlich hängt es davon ab, die Umsetzung. Nicht jeder, der eine Sache nicht umsetzt, ist gleich ein Nicht-Muslim. Ja, das ist klar, dass hier Regeln vorhanden sind. Aber die Unterlassung, die vollkommene Unterlassung der Umsetzung, das führt zum Austritt aus dem Islam. Dass man sagt, dieser Koran, der ist überhaupt nicht gut und ich halte mich an nichts und ich werde diese Gebote Allahs Azza wa Jal, die im Koran sind, nicht einhalten. Wer es grundsätzlich unterlässt, der ist kein Muslim. Wer aber einige Aspekte, obwohl er glaubt daran, aber einige Aspekte hält er nicht ein, so trinkt er zum Beispiel Alkohol, obwohl es im Koran verboten ist, oder er klaut, obwohl es im Koran verboten ist. Wenn es sich um Sünden handelt, die nicht zum Austritt aus dem Islam führen, dann bleibt er noch ein Muslim. Fünftens, Beweise für die Veränderung der zuvor offenbarten Bücher. Und zwar ist ein Muslim natürlich nur dann ein Muslim, wenn er auch glaubt, dass nur noch der Koran gültig ist und dass alle anderen Bücher vorher geändert wurden. Zuerst einmal die Frage, warum lässt Allah subhanahu wa ta'ala es zu, dass seine Bücher, obwohl sie von ihm sind, geändert werden. Allah azza wa jal kann sein Buch natürlich beschützen, ob es At-Tawra ist oder Al-Injil oder Al-Zabur oder irgendein Buch ist. Was ist die Weisheit also hinter der Erlaubnis Allahs azza wa jal, oder dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala so rum, dem Willen Allahs azza wa jal, dass die Menschen diese Bücher ändern oder dass diese Bücher nicht beibehalten werden? Nun, die Antwort lautet, dass deswegen der Mensch, wenn er weiß, dass diese Bücher gefälscht sind und geändert wurden, er natürlich keinen anderen Weg zur Rechtleitung findet, außer dem Koran zu folgen. Ja, und das kennen wir in der Welt. Zum Beispiel, warum gibt es immer ein Update? Oder warum, andersrum, warum sind viele Programme so gemacht oder auch viele Bauteile so gemacht, dass sie irgendwann mal kaputt gehen, damit du unbedingt das nächste, das Update kaufen musst und das nächste Teil kaufen musst und das nächste Auto kaufen musst. Ja, und stellen wir uns vor, die Software oder die Autos und so weiter werden so gut für die nächsten 5000 Jahre, könnten die Firmen dicht machen. Ja, aber sie machen es eben so, dass du eben das nächst bessere kaufen musst. Und so ist es auch mit den Büchern. Wer weiß, dass das Evangelium gefälscht wurde und die Tora gefälscht, also geändert, verändert wurde, es wurde hinzugefügt, es wurde davon weggenommen, der weiß, das einzig gültige Buch ist der Koran, denn da wurde nichts geändert. Und das weiß jeder, das weiß der Muslim, das weiß der Nicht-Muslim, dass das einzige Buch, das eine Überlieferungskette besitzt, Al-Quran ist. Weder das Evangelium besitzt eine Überlieferungskette, noch die Tora besitzt eine Überlieferungskette bis zum Propheten, also Jesus, Isa a.s. oder bis zum Prophet Musa a.s. Aber Al-Quran besitzt diese Überlieferungskette bis zu Muhammad alayhi salatu wassalam. Was für eine Haltung haben wir dann gegenüber den Büchern, die eben geändert wurden? Und hier gibt es drei Haltungen, die man kennen muss. Gegenüber den sogenannten Israeliyat. Al-Israeliyat bedeutet, das sind Aussagen, Geschichten der Israelis, also der Bani Israel. Ja, also der Juden beziehungsweise auch Christen, denn die Christen sind ja auch nichts anderes als Söhne Israels, gehören auch zu dem Bani Israel. Denn Isa a.s. ist ja ein Enkel von Ishaq und Ishaq ist der Vater von Jakob und Jakob ist Israel und deswegen sind es die Söhne von Israel. Das heißt, diese Geschichten, Al-Israeliyat, da haben wir folgende Haltungen. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder sie widersprechen dem Koran, oder sie widersprechen ihm, oder sie widersprechen ihm nicht, sondern ganz im Gegenteil. diese Aussage wird bestätigt durch den Koran. Oder drittens, sie widersprechen nicht und wir haben keine Bestätigung. Widerspricht eine Aussage in der Tora oder in der Bibel dem Koran, das ist ja klar, dass wir dann die Aussage im Koran nehmen. Ein Beispiel ist, dass es heißt, zum Beispiel, dass Isa a.s. getötet wurde. So heißt es in der Bibel, also im Evangelium. Und jetzt haben wir im Koran die Aussage Allahs azza wa jal, und sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern einer wurde ihm ähnlich gemacht. Was ist jetzt richtig? Wurde er getötet oder wurde er nicht getötet? Natürlich nicht, denn der Koran widerspricht dieser Aussage. Und so müssen wir verfahren mit jeder Aussage im Evangelium oder in der Tora, die dem Koran widerspricht, dass wir sagen, oder der Sunna natürlich, also Koran oder Sunna. Denn das sind ja zwei Quellen im Islam. Dass wir eben Koran und Sunna bevorzugen und diese Aussagen der Israeliyat vernachlässigen. Die zweite Möglichkeit ist, ganz im Gegenteil, wir sehen eine Bestätigung im Koran. Zum Beispiel, dass Maryam ohne einen Ehemann Isa a.s. zur Welt brachte. Und das finden wir bestätigt im Koran, also sagen wir, das stimmt im Evangelium und in der Tora. Die dritte Version ist, dass wir weder einen Widerspruch finden zum Koran und der Sunna, noch eine Bestätigung im Koran und Sunna. Was machen wir dann? Dann dürfen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, berichtet über Bani Israel. Es ist also erlaubt zu berichten. Wala haraj, also ohne dass ihr dadurch Sünden bekommt. Aber wir dürfen nie sagen, dass es sicher ist. Können wir nicht sagen. Sondern wir sagen, es heißt, es wird gesagt, zum Beispiel wird gesagt, dass Isa a.s. einen Dieb gesehen hat und dieser Dieb hat, und er hat ihn gefangen genommen. Dann hat er gesagt, Wallahi, bei Allah, ich habe nicht geglaubt. Dann sagt Isa a.s., dann soll er gesagt haben, Allah spricht die Wahrheit, und meine Augen lügen. Du hast gesagt, Wallahi. Also du schwörst bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann waren bestimmt meine Augen diejenigen, die es falsch gesehen haben. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Gibt es irgendetwas, was im Koran steht, das dieser Sache widerspricht? Nein, gibt es nicht. Also können wir das gerne weiter erzählen. Diese drei Aspekte gibt es bezüglich den sogenannten Israeliyat, also israelitische Geschichten oder Aussagen, also aus Tora oder Evangelium. Kommen wir nun zu den Beweisen für die Veränderung der zuvor offenbarten Bücher. Ich meine, das ist eine Sache, die das wissen ja selbst die Christen und die Juden, dass ihre Bücher nicht mehr so sind wie zum Stand zur Zeit des Propheten Musa a.s. oder des Propheten Isa a.s. Also ich glaube, kein Christ oder kein Jude wird sagen, nein, nein, ich kann hier bestätigen, dass das 100% der Wortlaut ist, der zur Zeit von Musa oder Isa a.s. vorhanden war. Das kann kein Mensch bestätigen, wie gesagt, weil sie keine Überlieferungskette haben. Sie haben keine Überlieferungskette, die wir überhaupt überprüfen können. Sie haben nicht mal eine schwache. Es gibt gar keine. Denn es ist eine Riesenlücke. Ja, zwischen Jesus und Paulus zum Beispiel ist eine Riesenlücke von mehreren Jahren. Ja, und wer sagt mir jetzt, wer etwas gesagt hat? Ja, er hat jemanden getroffen. Ja, wer bitteschön ist das? Und wo bitteschön war das? Und wer bitteschön bezeugt das? Und so weiter und so fort. Wir reden hier über Wissenschaften. Ja? Und das geht aber nur im Koran. Al-Quran, walillah alhamd, hat Überlieferungsketten. Du kannst jeden Einzelnen nachprüfen. Wer war das? Wer war sein Gelehrter? Wer war seine Schüler? Und so weiter. Wo hat er gelebt? Wo hat er gelernt? Und so weiter und so fort. War er vertrauenswürdig oder nicht? Und das ist natürlich eine Besonderheit des Islams. Gut, kommen wir nun zu den Beweisen zur Veränderung dieser Bücher. Allah, der erhabene Preis sei ihm, berichtet über die Veränderung, die die Anhänger der zuvor offenbarten Bücher an diesen Büchern, die ihnen von Allah offenbart wurden, vornahmen. Dies wird im edlen Koran ganz deutlich festgestellt. So sagt Allah Azza wa Jal, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Begehrt ihr Muslime denn, dass sie, also die Juden, euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat? Also Allah Azza wa Jalla erwähnt das klipp und klar. Und Allah sagt auch, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. Und unter denjenigen, die dem Judentum angehören, unter ihnen gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen, die nicht zu dir gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nachdem sie an ihrer richtigen Stelle waren. Und Allah sagte auch über die Christen, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ihr Abkommen getroffen, aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren, so erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung, und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegt. Ihre Veränderung bestanden teils aus Hinzufügungen und teils aus Weglassungen. Ein Hinweis auf ihre Hinzufügung findet sich in der Ayah, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Und ein Beweis für die Weglassung ist die Aya, Ya Ahl al-Kitab, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Und er verzeiht vieles, gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch. Und auch über die Fälschung der Tora sagte Allah Azza wa Jal, قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Sag, wer sandte denn die Schrift herab, die Moses als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die ihr zu beschriebenen Blättern macht, die ihr offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt? Und sag, von dem wurde euch gelehrt, was ihr nicht wusstet, weder ihr noch eure Väter. Sag, von Allah. So dann lasse sie mit ihren schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Und dann kommen wir natürlich zur Unversehrtheit des Koran von jeglicher Verfälschung, seine Bewahrung durch Allah und die Hinweise darauf. Es ist natürlich, sehr viele Orientalisten versuchen immer wieder zu belegen, dass der Koran gefälscht wurde. Ja, und die allerlustigste These lautet, die Vokalisationen gab es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht. Das ist ja auch richtig so. Und die Vokalisation, also Babu Bita Tuti, diese Fatha Dhamma Kasra, die wurde im Nachhinein eingeführt, und deswegen ist das, und die Punkte auch noch. Also nicht nur die Vokalisation. Also zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben die Araber ohne Punkte geschrieben. Wir wissen ja zum Beispiel, Ba hat einen Punkt unten, Nun hat einen Punkt oben, Ya hat zwei unten, Ta hat zwei oben und so weiter. Diese Punkte gab es vorher nicht, sondern die kamen im Nachhinein. Also kann es zu Druckfehlern oder Schreibfehlern gekommen sein. Ja? Und nachdem wir uns erstmal zusammenreißen, damit wir nicht lachen, sagen wir, und warum ist das so schlimm? Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde der Koran auswendig gelernt. Und er wurde auswendig von der nächsten Generation auch auswendig gelernt. Und es wurde immer darauf geachtet, dass diese Fehler nicht auftauchen. Also von daher, und er wurde mehrfach so überliefert. Das heißt, jetzt kann ja jemand kommen und sagen, ja okay, und wenn er auswendig gelernt wurde, kann ich ja erfinden, was ich will. Ja, gut, vielleicht einer, aber nicht, wenn es Hunderte und Tausende sind, die den Koran auswendig konnten und den anderen, den nächsten Generationen auch wieder Tausende. Und da sitzt der eine in Usbekistan, in Bukhara, der andere sitzt in Spanien, Al-Andalus, und sie lesen den gleichen Koran. Ja? Das heißt, diese Mehrfachüberlieferung ist ja der logische Beweis dafür, dass dieser Koran nicht gefälscht wurde. Und deswegen diese Orientalisten versuchen immer wieder diese Scheinargumente zu bringen, aber Alhamdulillah, die Ulama, insbesondere natürlich in den Koranwissenschaften, Ulum und Koran, haben natürlich alle Scheinargumente widerlegt. Der Muslim muss nur noch in die islamische Literatur schauen, damit er eben diese Antworten sieht. Allah Azza wa Jal sagte, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat gesagt und hat sich also zur Aufgabe genommen, diesen Koran zu bewahren und zu beschützen. Und Allah Azza wa Jal sagte auch, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. An das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt, eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Und Allah Azza wa Jal sagte, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Allah Azza wa Jal sagt, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen. Und erst wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortragens. Hierauf obliegt es uns, ihn klar darzulegen. In diesem Zusammenhang wiesen Gelehrte auf ein nettes Geheimnis und einen wundervollen Aspekt hinsichtlich der Möglichkeit der Veränderung der Tora und die Unmöglichkeit der Veränderung des edlen Koran hin. Dieses findet sich in der Überlieferung von Abu Amr ad-Dani, der berichtete, dass Abu Hassan al-Muntadab sagte, ich war bei Qadi Abu Ishaq Ismail ibn Ishaq, als er gefragt wurde, warum es denn möglich sei, dass die Anhänger der Tora diese veränderten und dies den Anhängern des Koran nicht möglich sei. Da entgegnete der Qadi, Allah, der Erhabene, sagte über die Leute der Tora, بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war. Allah hatte sie also damit beauftragt, die Tora selbst zu bewahren, und so wurde es auch möglich, dass sie selbst veränderten. Dass sie selbst verändert. Hinsichtlich des Korans aber sagte Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. So ist es ihnen nicht möglich, ihn zu verändern. Abu Hassan al-Muntadab fuhr fort, so ging ich zu Abu Abdullah al-Muhamili und erzählte ihm die Geschichte, und er sagte, noch nie zuvor habe ich bessere Worte als diese gehört. Also er sagte, Allah Azza wa Jal hat die Tora den Juden anvertraut, und diese haben natürlich die Tora nicht behütet, sondern sie haben hinzugefügt, weggenommen, je nachdem, was ihnen passte. Aber im Koran, da sagte Allah Azza wa Jal selbst, dass er es bewahren wird. Und die Weisheit nun, warum hat Allah dies zugelassen, wie ich schon sagte, ist, damit die nächsten Völker einen umso mehr einen Grund haben, dem Koran zu folgen, weil nun das der einzig authentische Weg ist. Stellen wir uns vor, das Evangelium wäre so genauso wie zur Zeit von Isa a.s. Da könnte ein Christ kommen und sagen, warum soll ich Muslim werden? Ich habe mein Buch und es ist authentisch, was wollt ihr denn? Das sind die Worte Allahs. Lügt Allah subhanahu wa ta'ala? Vergisst Allah subhanahu wa ta'ala? Kann irgendetwas besser werden als das, was Allah gesagt hat? Nein, ich halte mich an dieses Evangelium. Aber genau deswegen, damit dies nicht gesagt wird, hat Allah Azza wa Jal es zugelassen? Und wie hat er es zugelassen? Indem er es den Menschen anvertraut hat. Bewahrt eure Schrift. Sie haben es natürlich nicht bewahrt. Und somit muss der Mensch eben dem Koran folgen. Kommen wir nun, oder Sekunde, fangen wir mal kurz an hier, über die Besonderheiten des Glaubens an den Koran. Der Glaube an den Koran ist eine der ganz wesentlichen Säulen des Glaubens an sich und zeichnet sich durch Besonderheiten und Eigentümlichkeiten aus. An der Notwendigkeit, diese zu verwirklichen, zusätzlich zu jenen bereits vorher erwähnten Aspekten, die den Glauben an die Bücher im Allgemeinen bestimmen, besteht kein Zweifel. Diese Besonderheiten sind: erstens, der feste Glaube an die Gesamtheit seines Anspruchs und das gesamte Gesetz, das er für alle Menschen und Dschinn übermittelt. Keinem von ihnen ist es erlaubt, an etwas anderes als an ihn zu glauben und außerdem außer Allah zu dienen, in der Weise, die er in diesem Buch vorschrieb. Allah Azza wa Jalla sagte: Tabaraka alladhi nazzala al-Furqana ala ibadihi ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Und Allah Azza wa Jalla sagte: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Und Allah Azza wa Jalla sagte auch: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Sagt: Mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Jinn zuhörte. Sie sagten: Wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt und wir werden unserem Herrn niemanden beigesinnen. Zweitens, der feste Glaube daran, dass der Koran alle früheren Bücher aufhob und es den Leuten der Schrift und anderen nicht erlaubt ist, nach der Offenbarung des Koran Allah zu dienen, außer durch ihn. So gibt es keine Religion, außer jene, die der Koran brachte, und keine Form der Anbetung, außer jener, die Allah darin anordnet. So sagt Allah Azza wa Jal: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Drittens, die Nachsicht des islamischen Gesetzes, das der Koran brachte, und seine Leichtigkeit im Vergleich zu den Gesetzgebungen der vorangegangenen Bücher, denn diese legten den Gläubigen Bürden und Fesseln auf. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Und er nimmt ihnen ihre Bürde und die Fesseln ab, die auf ihnen lagen. Denn die vorangegangenen Völker hatten Regeln und Gebote, die etwas schwerer waren als die, die im Koran sind. Der Koran ist das einzige der göttlichen Bücher, hinsichtlich dessen Allah sich selbst verpflichtete, sein Wortlaut zu bewahren. Wie wir schon erwähnt haben, Allah Azza wa Jalla sagte: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafirun. Und Al-Quran ist in vielerlei Hinsicht ein Wunder. Er stellt in seiner Gesamtheit ein großes Wunder dar und ist der von Allah übermittelte bleibende Beweis gegenüber den Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Es gibt keinen Propheten, dem nicht Wunder gegeben wurden, wegen derer die Menschen geglaubt haben. Und das Wunder, welches mir gegeben wurde, ist eine Offenbarung, die Allah mir eingab. Deswegen hoffe ich, dass am Tag der Auferstehung die Zahl meiner Anhänger die Zahl der Anhänger der anderen Propheten übertrifft. Allah Azza wa Jal forderte Menschen und Jinn dazu heraus, doch etwas dem Koran Gleiches hervorzubringen. Also als Beleg dafür, dass sie es eben nicht können. Und zwar sagte Allah Azza wa Jal: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Oder sagen sie etwa: Er hat ihn sich selbst ausgedacht? Nein, vielmehr glauben sie nicht. So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen, wenn sie wahrhaftig sind. Und er forderte sie auch, doch 10 gleichartige Suren hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Allah Azza wa Jalla sagte, am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen. Sagt dann, bringt doch 10 ersonnene Suren bei, die ihm gleich sind, und ruft an, wen ihr könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und er forderte sie auf, doch eine einzige Sure vorzuweisen. Doch sie sind dessen nicht fähig. Allah Azza wa Jal sagte, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen, sagt dann, bringt eine Sure bei, die ihm gleich ist, und ruft an, wen ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. So ist die Unnachahmlichkeit des Koran in jeder Hinsicht bestätigt, angesichts der Tatsache, dass der Mensch nicht imstande ist, ihm auch nur auf der geringsten Stufe der Herausforderung, nämlich dem Hervorbringen einer einzigen ähnlichen Sure, etwas entgegenzusetzen. Und das, obwohl die kürzeste Sure nur 3 Verse umfasst. Nicht mal das kann ein Mensch, und das gilt ja bis zum heutigen Tag. Ja, keiner konnte jemals eine ähnliche Sure erfinden. Und es gab viele, die es versucht haben, ja, diese falschen Propheten. Aber wenn du dir das anhörst, was die dann gesagt haben, also da kannst du nur lachen. Ja, das ist überhaupt nicht, also ansatzweise elegant, schön und also gewaltig wie der Koran selbst. Sechstens, zu jenen Aspekten, die durch festen Glauben bestätigt werden müssen, gehört die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran alles klar zum Ausdruck brachte, dessen der Mensch hinsichtlich seiner Religion und seines diesseitigen Lebens, des Diesseits und des Jenseits bedarf. Allah azza wa jalla sagte, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Und wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Und Allah sagte, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestätigte im Koran, also dass Allah den Koran für all jene leicht machte, die überlegen und nachdenken. Allah Azza wa Jal sagte, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Achtens, dass der Koran die Essenz der Lehren der früheren Bücher und die Grundlagen der Gesetzgebungen der Gesandten ähnelt. Allah Azza wa Jal sagte, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war, und Gewissheit gebend und entscheidend darüber. Und Allah Azza wa Jal sagte, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Abraham, Moses und Jesus anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Und neuntens, dass der Koran die Berichte der Gesandten und der früheren Gemeinschaften enthält. Der Erhabene sagte, Azza wa Jalla, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, womit wir dein Herz festigen. Dies ist etwas, was keinem der zuvor offenbarten Bücher zukommt. Und schlussendlich, dass der Koran das letzte offenbarte Buch ist, das Siegel aller früheren Bücher und Zeuge überdies. Begnügen wir uns bidnallah mit diesem Teil, und das nächste Mal machen wir weiter inshallah mit der nächsten Säule, und zwar dem Glauben an die Gesandten. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.